Ja, der Boss am Apparat. Ja, hallo, hier ist Florian von Tideflow.de. Wir waren zum Interview verabredet. Ja, genau. Aber ich hab's mir anders überlegt. Ja, warum? Wenn mir zu Ohren gekommen ist, dass du ein kleiner Hurensohn bist. Die beste Gangster-Rap-Crew, Boss und Banger partout. Yeah, die Jungs gehen wieder ab wie ein Henna-Tattoo. Sie uns in Backstage-Hallen platzen, ratatatata. Und dann mit Westside-Zeichen Fotos zwischen Rapper-Leichen machen. Teste meine Waffe, indem ich auf Feinde feuer. Rapper dissen mich, doch leben von meinen Steuern. Ohne Freude am Leben und sind ständig vom Mac. Wie Menschen, die mir häufig begegnen. JPG, hart wie Stein, wir schlagen dich zur Breite. Schutzgeld zahlen der Feigling, schickst mir dein Bodyguard vorbei. Ich werf nen Blick auf die Schilder von Kette Breitling und viele da ungefähr 30 Millisekunde die billige Tonne per Hiking. Und vor 10 Jahren gab es eine Spasten-Crew, ja? Von denen einer eine Maske trug. Und seine Bitch, sie wollte im Bett zwar Action, doch wurde jeden Tag vom Kiffer geleckt wie Blättchen. JBG heißt zuschlagen, bis du kapierst. Reich sein, noch leben, als hätte man nichts zu verlieren. Friss oder stirb, ich brenn alles nieder. Denn Geld, Fame und Benz, das war alles nie da. Banger Musik, Selfmade, Al-Qaida. Kollege Farid Bang, deine alten Dealer. Was für Feature, heute gibt es riesige Brands. Gangbang, Schlägereien, Kokaina und Schwanz. Eine Woche nach Boateng fickte ich Whisky, Tequila, Jackie bis Kokaina. Weißt du, ich traf diese Bitch auf ner Gala. Keine 2 Stunden, bis mein Dick in ihrem Arsch war. Ich besuch dich hippie spaßsamt, dein WG mit Bewohnern. Eine Bewegung, ihr seid weg, wie PC-Bildschirmschoner. Die Punks sind hässlich und Waffenblätter. Ich schieß mit der Tech auf die Pflanzenfresser und sorge für Verletzte wie Krankenschwester. Freitag nachts, du tanzt unter Disco-Kugeln. Doch dann komm ich rein und verteil in der Disco-Kugeln. Ich schlage deine große Schnauze ein. Ich hab gehört, du drehst ein Film, Brokeback Mountain 2. Yeah, ich bin heute der Beste hier, doch ich war schon damals krass, Mann. Nur was ich daraus mach, stand in den Sternen wie Star Wars Absprung. Ich sage Leute von damals zu mir, Bruder, guck mal, du hast dich verändert. Ich sage, kann sein, aber guckt alle lieber mal an meiner Panzerkette das goldene Arm und Blatter. JBG heißt zuschlagen, bis du kapierst. Reich sein, noch leben, als hätte man nichts zu verlieren. Friss oder stirb, ich brenn alles nieder. Denn Geld, Fame und Benz, das war alles nie da. Banger Musik, Selfmade, Al-Qaida. Kollege Farid Bang, deine alten Dealer. Was für Heute gibt es riesige Brands, Gangbang, Schlägereien, Kokaina und Schwanz.